Sam Hawkins und ich begleiteten auf unseren Pferden Mr. White noch ein Stück, dann ritt er mit seinem Scout allein weiter. Mittags machten Sam und ich an einem Wasser Halt, um ein einfaches Mahl zu genießen. So, mein liebes Greenhorn. Oh, Verzeihung, das darf ich ja jetzt nicht mehr sagen. Also, Mr. Shatterhand, lasst uns aufbrechen. Danke, Sam. Jetzt habt ihr zu mir gesprochen wie zu einem Erwachsenen. Danke. Wenn ihr euch noch länger bedanken wollt, so reite ich schon alleine los. Einen Augenblick noch. Will nur noch einen Schluck. Was guckt ihr denn wie hypnotisiert ins Wasser? Euer Spiegelbild gefällt euch wohl. Seht doch mal diese kleine Vertiefung da im Sand. Mr. White hatte ganz recht, als er uns vor den Innsmen warnte. Das ist die Spur von einem indianischen Mokassin, wenn ich mich nicht irre. Wann mag dieser Rote hier gewesen sein? Vor ungefähr 2 Tagen. Wir würden seine Spur hier im Gras bemerken, wenn es sich nicht inzwischen wieder aufgerichtet hätte. Ein Kundschafter wohl? Ein Kundschafter auf Büffel, ja. Denn da jetzt Friede zwischen den hiesigen Stämmen herrscht, kann es kein Kriegskundschafter gewesen sein. Der Kerl war noch sehr jung. Wieso? Weil er unvorsichtig war. Ein erfahrener Krieger tritt nicht mit dem Fuß in ein Wasser wie dieses hier, wo die Spur auf dem seichten Grund zurückbleibt und noch lange zu sehen ist. Könnt ihr euch merken, Sir? Werde ich tun, Herr Lehrer. Und nun los! Habt wir Augen und Ohren offen! Dort, da sind sie, die allerersten. Wer? Wer? Die Büffel, die Bisons natürlich, die sich auf der Wanderung befinden. Die ersten, die ich in diesem Jahr zu sehen kriege. Meint ihr diese dunklen Punkte dort hinten? Das sind so etwa 20 Stück? Wenn ich mich nicht irre. Wir müssen hin, sie belauschen. Belauschen? Sonst nichts. Schätze, wir werden noch ein bisschen mehr tun, zum Beispiel jagen. Die ersten Büffel, das gibt Fleisch, wenn ich mich nicht irre. Habt ihr schon mal eine saftige Bisonlende gekostet? Wenn ich mich nicht irre, nein. Und wenn ich mich nicht irre, sage ich das immer. Was sagt ihr immer? Wenn ich mich nicht irre. Irrt ihr euch da nicht? Au! Der Teufel soll euch holen! Ihr habt mich ganz aus dem Konzept gebracht. Tut mir leid, Sir. Können wir jetzt wieder? Ja. Vorwärts, junger Westmann. Meine gute Lady ist in Ordnung. Wenn ich mich... Ach so. Die wird mir keinen Schuss verweigern. Reiten wir vorsichtig dort hinüber. Warum erst dorthin? Da ihr müsst noch viel lernen, Shatterhand. Passt auf. Hier an der linken nördlichen Talwand ist helle Sonne. Drüben rechts aber gibt es Schatten. Wenn wir uns dort drüben halten, werden uns die Tiere nicht vorzeitig bemerken. Ah, ja. Und wie geht es jetzt weiter? Für euch, Sir, geht es überhaupt nicht weiter. Ihr haltet euch mit eurem Rotschimmel hübsch versteckt in dem Gebüsch hier. Und lasst es euch unter keinen Umständen einfallen, hervorzukommen, bevor ich euch rufe. Was? Ich soll euch allein... Ein Bison ist kein Kanarienvogel, den man auf den Finger nimmt und singen lässt. Bevor ihr euch an ein so gefährliches Wild wagen dürft, wird es noch einige Zeit dauern. Aber, Sir... Ich mag euer Leben nicht auf dem Gewissen haben. Macht sonst, was ihr wollt. Aber jetzt werdet ihr gehorchen. Hoffe, ihr versteht mich, Sir. Ihr habt noch keinen Büffel gesehen, wenn ich mich nicht irre. Viel weniger auf einen Jagd gemacht. Das dort sind 20 Stück. Ich habe früher Herden von 10.000 und mehr angetroffen. Das war das Brot des Indianers. Die Weißen haben es ihm genommen. Der Rote schonte das Wild, weil es ihm Nahrung gab. Er erlegte nur so viel, wie er brauchte. Der Weiße aber hat unter den ungezählten Herden gewütet wie ein blutdurstiges Raubtier. Genauso ist es mit den Pferdeherden. Früher gab es Trupps von 1.000 Mustangs und noch mehr. Jetzt hat man Glück, wenn man mal 100 Stück beisammen sieht. Sie haben uns noch nicht bemerkt. Dort, ist der Leitstier. Donnerwetter, ist das ein mächtiger Bursche. Der ist doch gut seine 2 Meter hoch und 3 Meter lang. Bestimmt. Und wiegt wohl seine 30 Zentner. Dieser alte Bulle ist der gefährlichste der ganzen Gesellschaft. Wer mit dem anbindet, muss sein Testament unterschrieben haben, wenn ich mich nicht irre. Ich nehme die junge Kuh rechts da hinten. Passt genau auf, wohin ich ihr die Kugel gebe. Hinter das Schulterblatt, von der Seite schräg ins Herz hinein. Das ist der einzige sichere Schuss. Außer dem ins Auge. Aber das wäre unweitmännisch und kein vernünftiger Mensch wird einen Bison von vorne nehmen. Kapiert?